Was versammelt euch so zahlreich an meines Wohnsitzes goldener Pforte? Was verlangt ihr von mir? Mächtiger Herrscher, Mächtiger Herrscher. Wir flehen um deine Hilfe. Es treibt sich ein böser Geist im Zauberland herum. Wie heißt er? Lumpazi Vagabundus. Was tat euch dieser böse Geist? Er hat sich der Herzen unserer Söhne bemächtigt und sie vom Pfade der Ordnung gelockt. Sie verabscheuen jetzt jede Beschäftigung. Sie spielen, sie trinken, sie stürzen sich in tolle Liebesabenteuer. Mit einem Wort, sie sind verloren, wenn du den bösen Geist nicht bannst. Lumpazi Vagabundus, erscheine! Da bin ich. Was steht zu Befehl? Du bist Lumpazi Vagabundus. Der bin ich und zugleich Beherrscher des lustigen Elends. Beschützer der Spieler, Protektor der Trinker und so weiter und so weiter. Kurzum, ich bin ein Geist aus dem FF. Verwegener, der du's wagtest, in das Feenreich zu dringen, ich verbanne dich von diesem Augenblick an auf ewige Zeit. Haben wir, Eure Herrlichkeit, sonst noch was zu sagen? Du hast meinen Urteilsspruch mit Hohngelächter erwidert? Natürlich, weil er nichts nutzt. Ob ich da bin oder nicht, diese jungen Herren bleiben auf alle Fälle meine getreuen Anhänger. Denn meine Grundsätze leben in ihnen fort. Wie? Ihr seid nicht ernstlich entschlossen, zur Ordnung zurückzukehren? Moment! Ich nehme im Namen meiner Kameraden das Wort. Wir haben den größten Teil unseres Vermögens durchgebracht. Ob wir das Restl haben oder nicht, das ist uns gleich viel. Darum wollen wir das auch noch verjuchsen. Entsetzlich! Und wenn ihr nichts mehr habt, was dann? Dann machen wir Schulden. Und wenn ihr nicht bezahlen könnt, was dann? Dann lassen wir uns einsperren. Das sind meine Grundsätze. Was sagt Eure Herrlichkeit nun dazu? Wenn ihr aber wieder bekämet, was ihr liederlicherweise verprasst habt, würdet ihr dann ordentlich mit dem Eurigen haushalten? Der macht uns wieder reich. Ja, wann wir wieder reich würden, dann würden wir auch wieder brav. Ja, dann würden wir wieder brav. Nun denn, Fortuna nahe dich. Diese jungen Männer haben ihr Vermögen vergeudet. Gib ihnen den verlorenen Reichtum wieder. Beherrscher des Feenreichs, befehlen lasse ich mir nichts, auch nicht von dir. Doch weil ich gerade guter Laune bin und dir, Lumpazi Vagabundus, zum Trotze, mag es sein. Ich schütte mein Füllhorn über euch. Das ist zum Totlachen. Durch die Fortuna würde er mir meine Anhänger entreißen. Da werden ja gerade noch ärgere Lumpen draus. Also, ich will aufrichtig sein. Reichtum wird mich nie bessern. Wie? Was? Mein Sohn, du wärst der inkurabelste von allen? Nur ein Mittel gibt's, das mich festhalten wird auf dem Pfad der Tugend. Brillantinens Hand. Was? Wir lieben uns. Tochter! Verzeihung. Den gebe ich auf. Die anderen alle aber sind und bleiben in meiner Macht. Warum, Unhold? Weil die Fortuna nicht imstande ist, mir einen Anhänger abwendig zu machen. Aber der junge Hilaris da steht unter dem Schutz meiner größten Feindin, die mich einzig und allein überall vertreibt. Wer ist die Fee, die mächtiger ist als ich? Amorosa ist's. Die Beschützerin der wahren Liebe. Amorosa? Sie naht schon, die Mächtige, die mir oft meine fidelsten Brüderlein entreißt. Jetzt empfehle ich mich. Aber noch einmal, Madame Fortuna, Sie fürchte ich nicht, denn was meine wahren Anhänger sind, die machen Sie nicht so viel aus Ihnen. Kommt's Glück einmal, so werfen Sie es beim Fenster hinaus. Und kommt's zum zweiten Mal und will sich Ihnen aufdringen auf eine dauerhafte Art, so treten Sie es mit Füßen. So behandeln meine echten Brüder und das Glück. Cosa Madina, allerseits. Fortuna, ich vereine meine Bitte mit dem Flehen dieser beiden. Du glaubst, ich werde mich deinem Wunsche fügen? Ich zerreiße das Band, das du um diese Herzen geschlungen. Halt ein. Bedenk erst, was du sprichst. Des Feenreiches unumstößliche Gesetze erlauben dir nicht, Hilaris Antrag unbedingt zu verwerfen. Nur eine schwere Bedingung festzusetzen, deren Erfüllung die Liebenden trennt, deren Nichterfüllung aber sie auf immer vereint. Nur dies ist dir gestattet. Nun denn, so sei's. Ich will eine Bedingung setzen, die zugleich jenem frechen Lumpazi Vagabundus, der meine Macht verspottet und glaubt, nur du, Amorosa, seist ihm gefährlich, das Gegenteil beweisen soll. Ich wähle unter den Sterblichen drei seiner Anhänger, lockere, arme Gesellen. Diese will ich mit Reichtum überschütten. Werfen Sie, wie er sagt, das Glück zum Fenster hinaus, so dringe ich es Ihnen zum zweiten Mal wieder auf. Treten Sie es dann wieder mit Füßen, so erkenne ich mich als besiegt und Hilaris werde meiner Tochter Gemahl. Doch wenn Sie, wie kaum zu zweifeln ist, das Glück mit Dank empfangen und aus Furcht vor neuer Dürftigkeit mit weiser Mäßigung es sich fürs ganze Leben bewahren und ich sie so den Lumpazi Vagabundus entreiße, dann bin ich Siegerin und Hilaris werde auf immer von meiner Tochter getrennt. Wohlan? Nur eines habe ich noch hinzuzufügen. Es gilt für beide Teile gleich. Gelingt es dir, dem Lumpazi Vagabundus von den drei lockeren Gesellen auch nur zwei zu entreißen, so hast du schon gewonnen. Treten hingegen auch nur zwei von ihnen das Glück mit Füßen, so hast du verloren. Dies beschwöre hier vor meinem Thron. Ein Schwur ist angenommen. Ja, was denn? Was denn? Und für die anderen verlorenen Söhne hier ist keine Rettung aus den Krallen des Lumpazi Vagabundus zu hoffen? Nicht eher, als bis wahre Liebe in ihren Herzen Eingang gefunden. Brillantine, so lebt denn wohl auf ewig. Verzweifelt nicht. Baut auf die Beschützerin wahrer Liebe. Aber so viele merken, eine ungefällige Stadt. Denn wenn es gefällig wäre, so wäre es mir auf dem halben Weg entgegenkommen. Ja, im Grund betrachtet ist es ein Schand. Ich bin ein ausgelernter Tischler und es geht mir ordentlich die Füße aus dem Leim. Ist denn aber anders auch möglich? Die Wirte auf der Straße, die haben ja Herzen so hart als ein Ast in einem Buchsbaum an einem Pfosten. Woher kommt das aber? Die Leute keine Bildung haben auf dem Land. Und warum haben sie auf dem Land keine Bildung? Weil sie lauter eichene Möbel haben. Darum kennt das Volk keine Politur. Und wer keine Politur kennt, ist ein Sozius. Jetzt will ich halt ein bisschen ausrosten da. Und nachher haben die Herberg froh. So.